Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Dieser Teil gelesen von Stefan Gamke und Stefan Schmelz, München. Sonette an August Wilhelm von Schlegel, gelesen von Stefan Schmelz. Im Reifrockputz mit Blumenreich verzieret, schön Pflästerchen auf den geschminkten Wangen, mit Schnabelschuhen, mit Stickereien behangen, mit Turmfrisur und Wespengleich geschnüret. So war die Aftermuse ausstaffieret, als sie einst kam, dich liebend zu umfangen. Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen und irrtest fort, von dunklem Trieb geführet. Da fandest du ein Schloss in alter Wildnis, und drinnen lag, wie ein holdes Marmorbildnis, die schönste Maid in Zauberschlaf versunken. Doch wich der Zauber bald, bei deinem Gruße aufwachte lächelnd Deutschlands echte Muse und sank in deine Arme, liebestrunken. An meine Mutter B. Heine, geborene von Geldern. Gelesen von Stefan Gamke. 1. Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hochzutragen. Mein Sinn ist auch ein bisschen starr und zähe. Wenn selbst der König mir ins Antlitz sehe, ich würde nicht die Augen niederschlagen. Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen, wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe. In deiner selig süßen, trauten Nähe ergreift mich oft ein demutvolles Zagen. Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget, dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget? Quält mich Erinnerung, dass ich verübet so manche Tat, die dir das Herz betrübet, das schöne Herz, das mich so sehr geliebet. 2. Im tollen Wahn hatt ich dich einst verlassen, ich wollte gehen, die ganze Welt zu Ende, und wollte sehen, ob ich die Liebe fände, um liebevoll die Liebe zu umfassen. Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, vor jeder Türe streckte ich aus die Hände, und bettelte um geringe Liebespende, doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen. Und immer irrte ich nach Liebe, immer, nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, und kehrte um nach Hause, krank und trübe. Doch da bist du entgegen mir gekommen, und ach, was da in deinem Aug geschwommen, das war die süße, langgesuchte Liebe. An H.S., gelesen von Stefan Schmelz. Wie ich dein Büchlein hastig aufgeschlagen, da grüßen mir entgegen viel vertraute, viel goldene Bilder, die ich weiland schaute im Knabentraum und in den Kindertagen. Ich sehe, wie der Stolz gen Himmel ragen, den frommen Dom, den deutscher Glaube baute. Ich höre der Glocken und der Orgel laute. Dazwischen klingt's wie süße Liebesklagen. Wohl sehe ich auch, wie sie den Dom umklettern, die flinken Zwerglein, die sich dort erfrechen, das hübsche Blum- und Schnitzwerk abzubrechen. Doch mag man immerhin die Eich entblättern und sie des grünen Schmuckes rings berauben, kommt neuerlings, wird sie sich neu belauben. Fresko-Sonette an Christian S. Gelesen von Stefan Gamke. 1. Ich tanz nicht mit, ich räuchere nicht den Klötzen, die außen goldig sind, inwendig Sand. Ich schlag nicht ein, reicht mir ein Bub die Hand, der heimlich will den Namen mir zerfetzen. Ich beug mich nicht vor jenen hübschen Metzen, die schamlos prunken mit der eigenen Schand. Ich zieh nicht mit, wenn sich der Pöbel spannt, vor Siegeswagen seiner eitlen Götzen. Ich weiß es wohl, die Eiche muss erliegen, derweil das Rohr am Bach durch schwankes Biegen in Wind und Wetter stehen bleibt, nach wie vor. Doch sprich, wie weit bringt's wohl am End solch Rohr? Welch Glück, als ein Spazierstock dienst dem Stutzer, als Kleiderklopfer dienst dem Stiefelputzer. 2. Gib her die Larv, ich will mich jetzt maskieren, in einen Lumpenkerl, damit Halunken, die prächtig in Charaktermasken prunken, nicht wähnen, ich sei einer von den ihren. Gib her gemeine Worte und Manieren, ich zeige mich in Pöbelart versunken. Verleugne all die schönen Geistesfunken, womit jetzt fade Schlingel kokettieren. So tanz ich auf dem großen Maskenballe, umschwärmt von deutschen Rittern, Mönchen, Königin, von Harlekin gegrüßt, erkannt von wenigen. Mit ihrem Holzschwert prügeln sie mich alle, das ist der Spaß, denn wollte ich mich entmummen, so müsste all das Galgenpack verstummen. 3. Ich lache ob den abgeschmackten Laffen, die mich anglotzen mit den Boxgesichtern. Ich lache ob den Füchsen, die so nüchtern und hämisch mich beschnüffeln und begaffen. Ich lache ob den hochgelahrten Affen, die sich aufblähen zu stolzen Geistesrichtern. Ich lache ob den feigen Bösewichtern, die mich bedrohen mit giftgetränkten Waffen. Denn wenn das Glück ist, hübsche sieben Sachen uns von der Schicksalshänden sind zerbrochen und so zu unseren Füßen hingeschmissen. Und wenn das Herz im Leibe ist zerrissen, zerrissen und zerschnitten und zerstochen, dann bleibt uns doch das schöne, gelle Lachen. 4. Im Hirn spukt mir ein Märchen wunderfein, und in dem Märchen klingt ein feines Lied. Und in dem Liede lebt und webt und blüht ein wunderschönes, zartes Mägdelein. Und in dem Mägdlein wohnt ein Herzchen klein, doch in dem Herzchen keine Liebe glüht. In dieses lieblos, frostige Gemüt kam Hochmut nur und Übermut hinein. Hörst du, wie mir im Kopf das Märchen klinget, und wie das Liedchen summet ernst und schaurig, und wie das Mägdlein kichert, leise, leise. Ich fürchte nur, dass mir der Kopf zerspringet. Und ach, da wär's doch gar entsetzlich traurig, käm der Verstand mir aus dem alten Gleise. 5. In stiller, wehmutweicher Abendstunde umklingen mich die längst verschollenen Lieder, und Tränen fließen von der Wange nieder, und Blut entquillt der alten Herzenswunde. Und wie in eines Zauberspiegels Grunde seh ich das Bildnis meiner Liebsten wieder. Sie sitzt am Arbeitstisch im roten Mieder, und Stille herrscht in ihrer sel'gen Runde. Doch plötzlich springt sie auf vom Stuhl und schneidet von ihrem Haupt die schönste aller Locken und gibt sie mir. Verfreut bin ich erschrocken. Mephisto hat die Freude mir verleidet. Er spann ein festes Seil von jenen Haaren und schleift mich dran herum seit vielen Jahren. 6. Als ich vor einem Jahr dich wiederblickte, küsstest du mich nicht in der Willkommensstund. So sprach ich, und der liebsten roter Mund den schönsten Kuss auf meine Lippen drückte. Und lächelnd süß ein Myrtenreissieb pflückte, vom Myrtenstrauche, der am Fenster stund. Nimm hin und pflanz dies Reis in frischen Grund und stell ein Glas darauf, sprach sie und nickte. Schon lang ist's her, es starb das Reis im Topf. Sie selbst hab ich seit Jahren nicht gesehen, doch brennt der Kuss mir immer noch im Kopf. Und aus der Ferne trieb's mich jüngst zum Ort, wo Liebchen wohnt. Vom Hause blieb ich stehen. Die ganze Nacht ging erst am Morgen fort. 7. Hüt dich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfratzen, doch schlimmer sind die sanften Engelsfrätzchen. Ein solches bot mir einst ein süßes Schmätzchen, doch wie ich kam, da fühlt ich scharfe Tatzen. Hüt dich, mein Freund, vor schwarzen, alten Katzen, doch schlimmer sind die weißen, jungen Kätzchen. Ein solches macht ich einst zu meinem Schätzchen, doch tät mein Schätzchen mir das Herz zerkratzen. O süßes Frätzchen, wundersüßes Mädchen, wie konnte mich dein klares Äuglein täuschen, wie konnt dein Pfötchen mir das Herz zerfleischen. O meines Kätzchens, wunderzartes Pfötchen, könnt ich dich an die glühenden Lippen pressen und könnt mein Herz verbluten unterdessen. 8. Du sahst mich oft im Kampf mit jenen Schlingeln, geschminkten Katzen und bebrillten Pudeln, die mir den blanken Namen gern besudeln und mich so gern ins Verderben züngeln. Du sahst oft, wie mich Pedanten hudeln, wie Schellenkappenträger mich umklingeln, wie giftge Schlangen um mein Herz sich ringeln. Du sahst mein Blut aus 1000 Wunden sprudeln. Du aber standest fest gleich einem Turme. Ein Leuchtturm war dein Kopf mir in dem Sturme. Dein treues Herz war mir ein guter Hafen. Wohl wogt um jenen Hafen wilde Brandung, nur wenige Schiff erringen dort die Landung. Doch ist man dort, so kann man sicher schlafen. 9. Ich möchte weinen, doch ich kann es nicht. Ich möchte mich rüstig in die Höhe heben, doch kann ich's nicht. Am Boden muss ich kleben, umkrächzt, umzischt von eklem Würmgezücht. Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht, mein schönes Lieb, allüberall umschweben, in ihrem selig süßen Hauche leben, doch kann ich's nicht, mein krankes Herze bricht. Aus dem gebrochenen Herzen fühle ich fließen mein heißes Blut, ich fühle mich ermatten, und vor den Augen wird's mir trüb und trüber. Und heimlich schauernd sehn ich mich hinüber nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten mit weichen Armen liebend mich umschließen. Ende der Sonette.